Was ist los? Herr, die Damen sind da. Wo? Im Hof. Ja? Ziemlich empört, Herr. Ja? Dachte jede unter vier Augen. Und so hätte ich nicht flugs den Riegel geschoben, wäre schon keine mehr hier. Das schnattert und flattert wie ein andalusischer Hühnerhof. Das ist gut. Das heißt, um genau zu sein, wie mein Herr es immer wünscht, jetzt gerade sind sie still. Alle mustern einander von der Seite, jede fächelt sich. Ja, lass sie herein und sagen wir, na, fünf Minuten, ja? Eminenz, nennen Sie mir das Kloster. Sie sind Ihrer Sache sehr sicher. Ja, ja, natürlich kann die Kirche eine Legende nur brauchen, wenn sie gelingt. Ich verstehe, Herr Zögern, Bischof von Cordoba, aber seien Sie getrost, die Geschichte ist durchaus glaubwürdig, keineswegs originell. Ein alter Sagenstoff, eine Statue erschlägt einen Mörder, das kommt doch schon in der Antike vor. Wir arbeiten mit Überlieferung, Bischof von Cordoba. Don Baltasar Lopez. Ja. Ah. Also doch. Wir haben einander ein einziges Mal gesehen, Lord Bourne. Ein weißer Vorhang drehte in die Kerze, als ich die Türe öffnete und Sie bei meiner Gattin fand. Eine plötzliche Fahne von rotem Feuer, Sie erinnern sich, und ich musste löschen. Zum Fechten blieb keine Zeit. Richtig. Es soll mir ein Vergnügen sein, Ihre gotteslästerliche Legende zu entlarven. Lassen Sie die Damen herein. Sie bleiben auf dieser Erde, Don Juan Tenorio, genau wie wir. Und ich werde nicht ruhen, bis meine Rache vollendet ist und ich auch Sie, Don Juan Tenorio, als Ehemann sehe, und zwar mit meiner Frau.